Übung 8a. Lesen Sie die Aussagen und hören Sie die 5 Interviews. Nummerieren Sie die Bilder. Ich möchte gern wissen, warum Sie Deutsch lernen. Wenn ich gut Deutsch spreche, kann ich meine deutschen Geschäftspartner besser verstehen.